Das sind automatisch. Ja, müsste eigentlich, muss ich nur noch gucken, wo ist dann das Mikro? Müsste normal irgendwo. Aber wenn ich es da hinnehme, ist es eigentlich auffallen. Lass mal so, also. Das ist wahrscheinlich das hier. Ja, stimmt. Ja, ganz klitzekleine Blödelchen. Also, man kann ja gleich mal, kurz rinhören. Ja. Das sieht ja nichts, aber das macht ja nichts. Ich meine, Micha, das Ding ist halt, sagen wir, die Jusos. Die haben das erzählt, den Zeitpunkt, wo die ihren Kram gemacht haben und die sich noch als Teil von Establishment verstanden. Ne? Das was? Establishment, ne? Also so die Gesellschaft. Ja. Ne? Das, was halt irgendwie drin ist. Fest ingefügte soziale Einrichtungen, Jusos. Ne? Machen halt Kulturarbeit. Denn die Festivals da ohne gemacht, in der Absicht, sagen wir mal, wie du das gerade eben formuliert hast, die Leute in der Straße zu holen und aktiv da irgendwie Arbeit zu machen. Aber es ist nicht auch im Sauerwasen passiert. Also wir schwätzen vielleicht auch die ganze Zeit über zwei unterschiedliche Geschichten. Ne? Das, was nicht auch im Sauerwasen passiert ist, das hat überhaupt nichts mit Kultur in dem Sinn, das Establishment zu tun, sondern das war halt irgendwie, sagen wir mal, Gelegenheit, wo jeder gemerkt hat, ich bin nicht allein. Ja. Ein Wir-Gefühl, das Wir-Gefühl. Das Wir-Gefühl, ne? Stimmt. Außenseiter nicht in dem Sinn von, ich bin außerhalb von allem, ne? Sondern ich bin nur Außenseiter in Püttlingen, aber ich gehöre hierher. Ja. Ja. Ja. Ne? Und was dann dort passiert ist, hat in dem Sinn für mich dann nichts mit Kulturpolitik zu tun hat, das war einfach nur der Ausdruck von unserem Lebensgefühl. Jeder auf seine Art, verstehst du? Ja, ja, ist so, gut. Bei den Köllerbachern, ich kann dir mal kurz erzählen, wie ich das mal zweitens mit der großen Jam überhaupt. Also das hat, am Anfang hat das so ausgesehen, da gab es einen Köllerbach. Von Anfang? Von Anfang 78. Spontan gesagt, jetzt mal 78. Ja gut, nur damit ich erricht habe. Lebe ich mal nicht verfischt. Wie alt warst du da? 22.